Das 22. Kochkunstfestival zum Tag der Sonne fand vom 4. bis zum 7. April im Guksu-Restaurant Pyongyang statt. Zur Schau gestellt waren rund 1600 eigenartige Speisen und Getränke und über 70 Materialien über wissenschaftlich-technische Erfolge von Köchen aus allen Gebieten der Republik. Am Festival nahmen mehr als 80 ausgewählte Einheiten von Ministerien, zentralen Institutionen der Stadt Pyongyang und den Bezirken teil. Während des Festivals gab es die Ausstellung der berühmten Gerichte und regionalen Spezialitäten, die Ausstellung der bestimmten Speisen, die Ausstellung der schmalen Speisen, die Ausstellung der wissenschaftlich-technischen Erfolge in Kochkunst, den technischen Wettbewerb und Musterauftritt der Köche und Kellnerinnen und den Kochkunstwettbewerb der Studenten, die Kochkunst studieren. Auf der Abschlussfeier vom 7. April wurde das Juryergebnis veröffentlicht und wurden dann den ausgezeichneten Einheiten und Teilnehmern die Preisurkunden, Medaillen und Zertifikate verliehen.